Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 21 bis 22. Besteht deshalb ein Widerspruch zwischen Gottes Gesetz und Gottes Verheißung? Absolut nicht. Wenn das Gesetz uns neues Leben hätte geben können, dann wären wir vor Gott gerecht geworden, indem wir es befolgt hätten. Aber in der Schrift heißt es, dass wir alle Gefangene der Sünde sind, so dass wir Gottes Verheißung nur empfangen können, indem wir an Jesus Christus glauben. Gott segne dieses Wort. Freiheit in Christus. In diesem Bibelabschnitt hier aus dem Galaterbrief, im Kapitel 3 lernen wir mehr, was es nun bedeutet, was Freiheit in Christus bedeutet. Und Paulus versucht den Menschen hier, die Jesus Christus folgen und zu Christus kommen, zu helfen, zu verstehen, dass sie selber in eigener Kraft zu Gott kommen können, indem sie das Gesetz befolgen, ja, ohne Jesus Christus. Also der Grund, warum Paulus das schreibt, ist, dass eben hier auch Leute gekommen sind, die den Menschen falsche Dinge gesagt haben über Jesus, viele verschiedene Sachen und vor allem eben versucht haben, also auch für Geld Leuten zu erzählen, einfach das, was sie hören wollten, was Leute hören wollten. Und das ist nicht Freiheit in Christus. Und Paulus hilft ihnen zu verstehen, dass es eben nur, wie Gott es verheißt, dass wir die Verheißung Gottes nur empfangen können, indem wir an Jesus Christus glauben. Also, Jesus Christus hat in sich das Gesetz erfüllt. Das heißt nun nicht, dass die 10 Gebote zum Beispiel nicht mehr gelten, die gelten immer noch. Aber eben, dass er uns einlädt, zu ihm zu kommen als reuige Sünder und in Reue dann, dass der Heilige Geist uns in unsere Herzen kommt und zu diesem Zeitpunkt und bestehen bleibt in unseren Herzen. Also wir können unsere Erlösung nicht verlieren. Wir haben eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Und das ist eben Freiheit in Christus, dass wir uns abwenden von der Sünde. Und Jesus hilft uns durch den Heiligen Geist, durch diesen lebenslangen Prozess, egal wie lang das ist, dass wir dann somit, dass wir uns von der Sünde abgewandt haben, Freiheit in Christus erfahren. Und das ist es im Prinzip. Und diese Bibelverse hier, geht mal rein in den ganzen Galaterbrief und lest mal durch alle Kapitel, 6 Kapitel im Galaterbrief. Da ist viel mehr beschrieben, was eben der Glaube in Christus bewirkt, ja, und wie Jesus Christus in unseren Herzen wirken kann. Also, geht mal rein. Und der Moment gegeben, wo Paulus seinen Bruder Petrus zur Rede stellt. Und das ist auch sehr interessant, das ist im zweiten Kapitel, Vers 11 bis 21. Ja, zweites Kapitel 11 bis 21. Und das hilft uns zu verstehen, dass eben auch die Apostel Petrus und Paulus, dass sie eben auch Menschen sind, ja, echte Menschen, echte Situationen, so wie wir auch, dass sie eben auch diese sündhafte Natur haben und auch manchmal Dinge tun und versuchen in eigener Kraft, ohne von Christus zu wirken. Und das hilft uns zu verstehen, dass wir nicht alleine sind und dass da eben auch oft Schwierigkeiten sind, ja, zwischen uns als Christen und dass wir verstehen, dass Freiheit in Christus doch bestimmte Aufgaben für uns hat, und uns auf, dass Christus uns Aufgaben gibt, die wir, die auch er nur erfüllen kann in und durch uns als Reuegesünder, die wir uns Christus unterordnen. Und darauf kommt es an. Ja, also Bescheidenheit ist hier das Thema. Also, geht mal rein, Galaterbrief, und lernt mehr über Freiheit in Christus. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort und was bedeutet Freiheit in Christus zu haben, dass wir uns abwenden von der Sünde, ja, und dass du uns hilfst, tagtäglich in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen, in und durch dein Wort. Und darauf kommt es an. Und wir danken dir für all das, was du in und durch uns tust, alles, was wir wahrnehmen und auch nicht wahrnehmen können, dass du vieles und dass du uns liebst. Als unser liebender himmlischer Vater, dafür sind wir sehr dankbar und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.